Die willkürliche Herstellung von Menschen und Blumen auf chemischem Wege ist eine Möglichkeit im System. In bizarrer Abstraktion werden die Gebärden der Gesetzlichkeit aufgelöst. Werden Muttersöhnchen erzeugt? Ein realistisches Detail aus kläglichen Menschenschemen. Die digitale Körnung ist merkwürdig. Die Schwächlichkeit. Ein Programmfehler. Die Liniengräben. Die Ackerstreifen. Ein Magnet. Der Lebensfunke. Das Bewusstsein. Eine Matrix. Die willkürliche Herstellung von Menschen und Blumen auf chemischem Wege ist möglicherweise merkwürdig.